Moin, liebe Freunde meiner Audiokonserven, sprich der seichten Unterhaltung. Das ist Konservenradio Dosenhausen, Konserve Nummer 52 und ich bin der Andi. In unserer Wohngegend haben die Häuser Keller. Das ist nicht problematisch, denn wir wohnen relativ weit oben am Berg, sodass auch bei Starkregen in der Regel nichts passieren kann. Weil Keller meist Souterrain bedeuten, haben Keller vielfach einen Ausgang mit Treppe und dort einen Bodenablauf für Wasser, weil sonst das Wasser, wenn es regnet, in den Keller liefe. In Häusern fällt zudem Abwasser an, welches über Rohre in die Kanalisation oder Sickergruben entsorgt wird, und um diese Rohre inspizieren zu können, gibt es meist irgendwo eine Revisionsöffnung fürs Abwasserrohr. Bei der alten Dame liegt diese in einem mit einem Stahlblech abgedeckten Schacht am Ende der Kelleraußentreppe. Damit Regenwasser ablaufen kann, hat das Blech mehrere Bohrungen mit jeweils 10 mm Durchmesser. Merkt euch die, die kommen noch vor. Neulich frug ich die alte Dame, ob darunter nur die Wartungsklappe sei oder auch ein Bodenablauf, weil ja sonst der Schacht volllaufen könnte. Die alte Dame wusste es nicht, aber da dort unten noch nie Wasser stand, ging ich einfach davon aus. Tags darauf klingelte es an unserer Tür. Es war die alte Dame, der die Neugier keine Ruhe gelassen hatte. Sie hatte den Deckel angehoben und staunte nicht schlecht, denn im Restwasser im Schacht saß eine handtellergroße Kröte. Wie ist sie dort hineingekommen? Durch die 10 mm Bohrungen im Stahlblechdeckel passte sie nicht. Durch die schmalen Schlitze im Ablaufdeckel des Bodenablaufs auch nicht. Vor Monaten lag dort unten am Ende der Treppe eine tote Kröte. Hatte sie vielleicht vor ihrem Tod noch abgeleicht? Sind die Eier durch die Öffnungen im Blech in den Schacht gelangt, haben sich zu Kaulquappen entwickelt und eine ist im Schacht verblieben? Wovon hat sie sich dort unten ernährt? Insekten, Asseln oder Schnecken? Oder gar Kaulquappenkannibalismus? Fragen über Fragen. Ich habe sie dann aus ihrem Gefängnis befreit und zum Steingarten am Ende des Grundstücks getragen. Dort ist sie mir von der Schippe in die Wiese gehüpft. Von dort aus hat sie es nicht weit zur Nachbarsteich, dem mit der Schildkröte von neulich. Letzteres übrigens schon wieder abgängig, wie man mir erzählte. Die Besitzer haben wohl auf Facebook eine Suchmeldung gestartet. Auf Twitter dann kam vor wenigen Tagen die Meldung, dass ein Wels in irgendeinem See an einer Schildkröte erstickt sei. Wer weiß? Vielleicht hat sie es weit gebracht. Ob es die befreite Kröte besser hat, lasse ich dahingestellt. Möglicherweise hätte sie in ihrem dunklen, kühlen Verlies länger leben können als in freier Wildbahn. Wir haben Elstern, Saatkrähen, Raben und im Umkreis fast jeder einen Hund. Die Chancen stehen deutlich schlechter als im Schacht. Aber das ist der Preis der Freiheit. An unser Vogelfutterhäuschen habe ich an der Unterseite eine Metallhülse angebracht, damit man es auf einen 10 cm Rundpfosten stecken kann. Also Durchmesser, der Pfosten. Da sitzt im Sommer die Möwe drauf, aber für den Winter sollte sie dem Häuschen weichen. Eigentlich. Uneigentlich blieb die Möwe dann doch, und ich habe das Häuschen auf den ehemaligen Grillkamin gestellt. Suboptimal waren die Körner, die die Vögel beim Fressen runterwarfen, und dass Mäuse sich an denen gütlich taten und einen großen Schalenhaufen unter der Sitzauflagenbox angehäuft haben. Mäuse auf der Terrasse, nicht so doll. Auch füttern wir mittlerweile ganzjährig. Also musste eine Bodenhülse und ein Pfosten her. Erstere habe ich neulich im Baumarkt besorgt. Das habe ich, glaube ich, auch schon erzählt oder getwittert. Ich weiß es nicht mehr. Egal. Passende Pfosten hatten sie aber nicht. Die bekam ich aber bei der Genossenschaft. Kaum hast du ein Problem gelöst, hast du natürlich ein neues. Diesmal steckte das Problem im Detail. Pfostendurchmesser gleich Hülsenaußendurchmesser, das heißt, der Pfosten passte nicht. Nun stand ich da. Es gibt Millionen Möglichkeiten, ein Holzstück kleiner zu machen. Drechseln? Zu lang. Axt? Zu grob. Taschenmesser? Zu langwierig. Die ideale Wahl wäre wohl ein Zugmesser, und just so etwas sollte in einem gut sortierten Haushalt doch zu finden sein. Tatsächlich fand ich mehrere in Vaters Nachlass. So gab ich mich daran, erstmalig mit einem Zugmesser einen Pfosten zu bearbeiten. Es ging erstaunlich gut. Pfosten waagerecht in die Werkbank spannen und auf Hülsenlänge flache Späne ziehen. Auf diese Weise kann man ein Drittel des Pfostenumfangs bearbeiten und dann dreht man den Pfosten weiter. Wenn man einmal rum ist, schauen, ob die Hülse passt oder man vielleicht irgendwo am Umfang zu wenig abgenommen hat. Dort kann man gegebenenfalls nachbessern. Nach wenigen Minuten lag vor mir ein Haufen Späne und der Pfosten passte fast perfekt in die Hülse. Den Pfosten anschließend mit der Hülse halbwegs senkrecht einzuschlagen, war die größere Herausforderung. Doch auch das gelang und nun steht das Futterhäuschen auf einem Pfosten im Garten. Es ist übrigens Fachwerk mit rotem Dach, das Futterhäuschen. Eigentlich recht auffällig, außer für Vögel. Die fliegen weiter den Grillkamin an und gucken irritiert, weil es da nichts mehr gibt. Dann schauen sie sich um, übersehen offensichtlich das wenige Meter weiter exponiert auf einem Pfosten stehende Futterhäuschen mit rotem Dach und fliegen stattdessen zum Futterhäuschen der alten Dame. Nun ratet mal, was sich so ziemlich nach einem Drittel der direkten Flugstrecke befindet. Genau, unser Futterhäuschen. Sind Vögel generell farbenblind? Oder haben sie vielleicht eine Rot-Grün-Schwäche? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall fliegen sie von kein Futter an viel Futter vorbei zu wenig Futter. Vögel könnten glatt Menschen sein. Auch so eine Theorie, aber das würde jetzt zu weit führen. Am dritten Tag morgens dann die Überraschung. Ein Zombie hing am Glocken. Ein Vöglein saß am Futterhaus und suchte sich die Körnchen aus. Da kam eine Taube flugs vorbei. Das war dem Vöglein einerlei. Das Futterhaus ist so gebaut, dass Kleinen keiner Körner klaut. Denn die Haltestangen befinden sich recht nah an der Futterrinne. Als das Futterhaus noch auf dem Grillkamin stand, landeten die Tauben auf dem Sims vor dem Feuerraum und kletterten an der Rauchglocke hoch, um sich Fett zu fressen. Jetzt, seit es auf dem Pfahl steht, geht das nicht mehr. Amseln haben's da schon schwer und für alles, was größer ist, ist der Anflug quasi, ich will nicht sagen unmöglich, aber da muss ein großer Vogel schon ein besonderes Kunstfluggeschick haben. Zudem ist da ja noch das klassische Futterhaus der alten Dame, jetzt auch auf einem Pfahl, allseits offene Grundplatte mit Dach. Dort vertreiben seit Jahren regelmäßig die größeren Vögel die kleinen. Weil das mittlerweile schon über 20 Jahre alt ist und Wind und Wetter ihm ziemlich zugesetzt haben, werde ich zum Winter etwas Neues bauen. Keine offene Konstruktion mehr und vermutlich aus Siebdruckplatte. Ist halt das Schauhäuschen für die alte Dame. Langlebig sowie alle paar Monate leicht zu desinfizieren bzw. mit dem Hochdruckreiniger zu reinigen. Das sollte man zuweilen tun, um die Ausbreitung von Vogelkrankheiten zu vermeiden. Für die Winterfütterung überlege ich zudem an mehreren kleinen Acrylzylindern mit Deckel und Futterschale. Die bevorraten größere Futtermengen trocken und sind unter dem Dachüberstand vom Schuppen oder ähnlichem immer schneefrei erreichbar. Und wenn ich schon einmal dabei bin, ich wollte 2019 Fledermauskästen bauen. Dafür braucht man allerdings unbehandeltes Holz und das während der Pandemie zu besorgen, war mir nicht ganz so wichtig. Zwischen jetzt und der Delta-Welle sollte es aber gehen. Daher werde ich mich demnächst drum kümmern und dann sehen wir mal. In dem Zusammenhang, ich habe mir vor, ich glaube 3 Jahren, einen Fledermaus-Scanner gekauft, weil im Garten öfter welche herumgeflogen sind und ich wissen wollte, was für Fledermäuse das sind. Das Gerät ist insofern praktisch, weil es die gängigen Frequenzen scannt und stehen bleibt, sobald es die Ultraschalltöne der Fledermaus wahrnimmt. Dabei zeigt es die Frequenz an und setzt die Töne in einen hörbaren Bereich um. Mit einer dazu passenden App kann man anhand der Frequenz eine Vorauswahl potenzieller Kandidaten treffen. Diesen sind jeweils Töne zugeordnet, die man mittels des Geräts hören könnte. Durch das Vergleichen des Gehörten mit den zugeordneten Tönen der Datenbank bekommt man ziemlich sicher heraus, was da gerade in Scannerreichweite fliegt und kann sich ein Bild in der Datenbank ansehen. Auf die Sache bin ich seinerseits gekommen, als anlässlich der jährlichen Nacht der Schmiedefeuer im Oelchenshammer bei Engelskirchen eine Fledermausbestimmung stattfand. Danach stand für mich fest, dass ich mir irgendwann einen Scanner kaufe, zumal ich mich gern in Höhlen und Stollen herumtrieb und mir so ein Gerät nützlich erschien, um festzustellen, ob's und welche Fledermäuse es da gegebenenfalls gibt. Allerdings waren die Geräte, die sie vor Ort hatten, die einfachen, an denen man die Frequenz vorauswählen muss. Und das mag praktisch sein, wenn man es auf bestimmte Arten abgesehen hat. Diese Geräte sind auch relativ günstig. Naja, was heißt günstig, aber ich sag auch für den kleineren Geldbeutel erschwinglich. Dennoch, für wenig mehr gab es das Gerät, welches ich mir zugelegt habe, und die Scan-Funktion empfinde ich als wesentlich praktischer. Bei Bedarf kann man die Frequenz sperren, sobald das Gerät fündig wurde. Wie bin ich darauf gekommen? Fledermauskästen. Nützt aber nichts, nur den Kasten zu haben, man benötigt auch den passenden Ort zum Aufhängen. Die Nachtjäger lassen sich fallen und benötigen darum eine Ein- oder Ausflugschneise ohne störende Dinge unterhalb des Quartiers. Das bedeutet, man kann den Kasten nicht irgendwo in einen Baum hängen, wenn darunter Äste sind, und auch eine Höhe von mindestens 3 bis 4 Metern sollte eingehalten werden. Zudem mögen sie es warm, dennoch sollte die Sonne nicht den ganzen Tag drauf knallen, also Nordseite zu kalt und Südseite zu warm. Wenn es soweit ist, werde ich berichten. Hallo, hier ist KRD aus der verwahrlosten Dosenhausener Radio Station. Willkommen auf der dunklen Seite der Dosensuche. Die geneigte KRD-Hörerschaft hat's sicherlich wiedererkannt. Wir sind beim Thema Geocaching und wie versprochen habe ich's ans Ende gesetzt. Ich, respektive wir, waren cachen. Mehr zufällig allerdings, denn ich schaute mir aus Langeweile die Karte um die unter Garantie immer freien Homezone an. Da fiel mir ein TB-Hotel ins Auge. GC9BP0Q. TB-Hotel FSD. Wir lenkten den heutigen Sonntagsspaziergang dort vorbei, weil 2 TBs schon viel zu lange auf unserem Schrank herumlagen. Die wollten wir endlich aus dem Haus haben. Ein TB-Hotel, fußläufig zu erreichen und an dieser Stelle sicher zeckenfrei, erschien uns geradezu ideal. Die Ownerin wirbt im Listing damit, dass das Besondere an diesem Cache sei, dass man diesen nur als Team lösen könne. Alleine würde man das TB-Hotel nicht öffnen können. Dem kann ich so nicht zustimmen, aber gut. Die Holde war dabei und zack, war das Ding auf. Sollte man innen aufs Knöpfchen drücken, hört man unter anderem folgenden Ausschnitt. Einziges Manko, das TB-Hotel ist größentechnisch nur für wenige kleinere TBs und Coins geeignet. Die Größe entspricht eher einem Small als einem Regular. Ansonsten schick gemacht. Kurznachrichten aus Dosenhausen. Der Herr Palk zwitscherte vor einigen Stunden sinngemäß, dass es sein könnte, dass da bewegte Bilder in ein binäres Format überführt wurden. Sollte dem so gewesen sein, hätte er und weitere Teilnehmerinnen wohl sehr viel Spaß dabei gehabt. Ich mutmaße, da kommt gifttechnisch etwas auf uns zu. Unser wohlbekannt doppelstempelnder Videoprotagonist hat wohl was an seiner rechten Hand. Sie wirkt verletzt und bandagiert. Böse Zungen behaupten, es käme vom Selfie-Stick mit schwerem Handy. Die Hebelwirkung sei nicht zu unterschätzen und in vielen Videos seines Vlogs ist's just diese Hand, die das Stäbchen bewegt. Außer beim Autofahren. Dann hält die linke das Aufnahmeequipment aus dem Fenster. Nicht auszudenken, wenn ein Überholer... Aber was weiß ich schon. Und damit bin ich für heute am Ende. Das war Konservenradio Dosenhausen Konserve 52 vom 4.7.2021, die ich meiner Holden widme. Hennes Bender könnte wissen warum, sofern er seine Tweets liest. Kritik, ob positiv oder negativ, nehme ich gern per Audio, Brief, Karte, E-Mail, Brieftaube, Flugente oder via Twitter @RadioKRD entgegen. In diesem Sinne danke fürs Zuhören, bleibt gesund. Und mir gewogen, der Andi.